1966 für Frieden und Abrüstung. In den 60er Jahren kommt die Ostermarschbewegung, die von englischen Atomwaffengegnern in den 50ern begonnen wurde, auch nach Österreich. Seit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki hat die Menschheit die Möglichkeit in der Hand, sich selbst auszulöschen. Eine Welt ohne Krieg zu schaffen, ist zur Überlebensfrage für die Menschheit geworden.